mein Fest. Ich hab die Feinde überwunden. So änderst du den Lauf der Welt in meinem Sinn. So eng sind wir verbunden. Ich tu's nicht für die Welt. Nicht für die Welt. Nur für mich. Für mich. Jetzt hab ich meinen Weg gefunden. Sie haben über dich gelacht. Doch jetzt hast du dich durchgesetzt. Sie besiegt. Sie hielten mich an Drähten fest, als Puppe, die man tanzen lässt. Doch ich werd keine Marionette sein. Wenn ich tanzen will, dann tanz ich so, wie's mir gefällt. Ich allein bestimm die Stunde. Ich flieg allein, will dich durch Nacht und Sturm begleiten. Ich will nicht mehr begleitet sein, auch nicht von dir. Ich lass mich nicht leiten. Frei bist du nur durch mich. Nur durch mich. Nur für mich. Für mich. Denn du sollst mir den Weg bereiten. Ich geh jetzt meinen eigenen Weg. Ich habe mich getrennt von dir. Lass mich in Ruhe. Du hast dich in mich verliebt. Weil's Freiheit ohne mich nicht gibt und keiner dich verstehen kann, außer mir. Wenn ich tanzen will, dann tanz ich so, wie's mir gefällt. Ich allein bestimm die Stunde, ich allein will die Musik. Wenn ich tanzen will, dann tanze ich auf meine ganz besondere oder nur in deinem Weg. Ich bin stark genug allein. Stark warst du nur so lang, wo noch geglaubt, das schwach zu ich sein. Ich brauch dich nicht. Du bist ich nicht so.